Kundgabe 1606. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1940. Mittler von der Welt zu Gott. Mahnung. Der Geist der Wahrheit soll sich dir künden und meine Gnade sich dir mitteilen. Mein Wille bestimmt dein Denken und Handeln. Und so setze ich dir eine Aufgabe, die sich nicht auf Zeit und Raum erstreckt. Es ist die Übermittlung meines Wortes in sichtbarer Form, der Ausdruck meines Willens. Es soll dieses Wort als sichtliche Äußerung meiner Liebe und Kraft der Menschheit vermittelt werden. Und es ist dazu ein mir willig dienendes Erdenwesen nötig, das sich zur Entgegennahme meines Wortes bereit erklärt. Ich möchte mit allen meinen Kindern sprechen und sie liebend ermahnen, nicht nachzulassen in ihrem Streben nach oben. Doch selten öffnet ein Mensch mir sein Herz und höret mich an. Wie gern erfülle ich daher die Bitte dessen, der mich zu hören begehrt. Ich komme zu ihm zu jeder Stunde, an jedem Ort und in jeder Lebenslage, wo nur seine Gedanken eine Verbindung mit mir herstellen und er sein Herz öffnet, dass ich mich ihm mitteilen kann. Und dieserhalb lenke ich alle deine Schritte so, dass die Sehnsucht nach meinem Wort immer stärker in dir wird. Ich suche das Sehnen in dir zu entfachen, auf das ich so begehrt werde von dir, dass ich dir die Sehnsucht erfüllen kann und dir geben, worum du bittest. Mich selbst im Wort, und dann spüre deine Seele, meine Liebe, wenn sie empfangen darf, was ihr mein Geist kundtut. Ich bin euch Menschen nahe, ich werbe um eure Liebe, doch ihr höret mich nicht an. Ich sende meine Boten aus, ich gebe ihnen Vollmacht, dass sie in meinem Namen reden zu euch durch ein williges Erdenkind. Und auch diesen Worten schenket ihr wenig Glauben. Und es hat doch die Menschheit so bitter nötig, dass sie belehrt werde über ihr falsches Denken und Handeln. Es ist alles Leid auf Erden die Folge davon, und es kann dies auch nicht abgewendet werden von der Menschheit, bevor sie sich nicht in die göttliche Ordnung einzufügen versucht. Um sich aber einzufügen in diese, muss sie in Kenntnis gesetzt werden, da sie in ihrem entgeisteten Zustand nicht mehr Recht von Unrecht unterscheiden kann und will. Und es muss ihr nahegebracht werden, dass ich zugegen bin, dass ich überall weile und das entsetzliche Treiben sehe und verurteile. Es muss ihr verständlich gemacht werden, in welche verzweifelte Lage sie sich selbst bringt und wie sie dieser Lage entgehen kann. Sie muss zu rechtem Denken erzogen werden, und es ist dies nur möglich durch Übermitteln meines Wortes. Denn mein Wort ist mein Wille, und mein Wille gibt den Menschen Richtlinien für ihr Denken und Handeln. Und also ist es von unvorstellbarer Wichtigkeit, dass die Menschen Kenntnis nehmen von meinem Willen, der ihnen wiederum nur so nahe gebracht werden kann, wie ich es durch dich vorgesehen habe. Es laufen viele Fäden vom Jenseits zur Erde, und alle dienen nur dem Zweck der Weitergabe meines Wortes. Durch alle diese empfangswilligen, mir dienenden Menschen spreche ich zu der Menschheit und halte ihr das Irrige ihres Denkens und Handelns vor. Und wieder sind es nur wenige, die meinen Worten lauschen und mich als den Geber dieser erkennen. Nur wenige empfinden meine Liebe und geben sich mir hin, um meine Gnade bittend. Und diese wenigen sollen wirken für mich, und ich lasse sie nicht vergeblich rufen und bin ständig in ihrer Nähe. Und scheinbare Hindernisse sind nur von mir zugelassen, um den Willen zum Widerstand zu stärken. Denn ich benötige ihren ganzen Willen, ihre Liebe zu mir und ihr vollstes Vertrauen, um dann auch durch sie wirken zu können zum Segen der Menschheit. Ich benötige menschlichen Willen, der sich mir unterstellt, denn nur durch Menschenmund kann ich reden und die Menschen erst in Kenntnis setzen von geistigem Wirken. Sofern dieses anerkannt wird, ist es bedeutend leichter, ihnen rechtes Denken zu lehren. Doch die Menschen der Jetztzeit erkennen geistiges Wirken wenig an und daher muss ihnen durch Menschenmund mein Wille verkündet werden. Und das ist meiner Liebe sicherstes Zeichen, dass meine Worte nie versiegen, so sie einmal von einem Erdenkind begehrt wurden. Wer mir dienet, den ergreife ich mit aller Liebe und helfe ihm, seine Erdenaufgabe zu erfüllen. Doch nimmer zwinge ich den Willen. In vollster Freiheit muss der Mensch zu mir verlangen und mir zu dienen bestrebt sein. Denn dann ist sein Herz mir bereitwilligst geöffnet und er kann meine Stimme vernehmen und wird selig sein, so mein Wort in ihm tönet, hell und klar. Und das genüge euch zu wissen, dass meine Stimme immer lauter ertönen wird, auf dass sie durchdringe durch das Getöse der Welt. Ich will meinen Dienern auf Erden die Kraft geben, sich so zu gestalten, dass sie mich hören können, sofern sie von mir und meinem Namen reden. Ich will dann durch diese Diener selbst reden und meinen Worten Nachdruck verleihen durch Taten, die jene ausführen, die in Wahrheit meine Diener sind, die meinen Geist begehren und in meiner Liebe stehen. Und es wird die Welt dennoch nicht gezwungen sein zu glauben. Aber alle, die guten Willens sind, werden mich erkennen und fortan ihr Leben gestalten nach meinem Willen. Und so verkünde den Menschen mein Wort mit großer Freude und wisse, dass ich einen Schutzwall errichte um dich und dir kein Leid geschehen lasse, solange du mir willig dienst. Meine Liebe nimmt sich wohl aller Menschen an, doch ganz besonders behütet sie, die ihr Leben mir opfern und das zu tun bestrebt sind, was meinem Willen entspricht. Und es ist jeder Weg dir vorgezeichnet, und du gehst ihn so, wie es dem großen Werk der Erlösung, dem du dich bewusst anschließest, dient. Und also sei nicht mutlos, wenn das Erdenleben dir drückend erscheint. Denn um dich nach meinem Willen zu gestalten, sind noch Stunden nötig der inneren Sammlung, und diese müssen ersehnt werden mit allen Sinnen. Du musst kämpfen um das, was dir unnennbaren Segen einträgt. Du musst bereit sein, auf jede Annehmlichkeit des Lebens zu verzichten, um nur mir dienen zu können. Und erst, wenn das Verlangen nach meiner Stimme so groß in dir geworden ist, dass du alles andere dafür hingibst, kann ich in aller Fülle in dein Herz einziehen. Und dann kann ich wirken in dir und durch dich. Der Grad der Liebe in dir bestimmt das Ausmaß meines Liebeswirkens an dir. Gibst du alles hin, dann tauschest du mich und meine Liebe dafür ein. Und also sollte es dir leicht fallen, irdischen Freuden zu entsagen und in meiner Liebe die Entschädigung dafür zu suchen. Es braucht die Welt gar nötig Mittler zwischen sich und dem Herrn der Schöpfung. Sie selbst findet den Weg nicht und kann meine Stimme nicht mehr vernehmen. Also bedürfen die Menschen dringend in höherem Reifegrad stehende Menschen, die mein Wort von oben in Empfang nehmen und es denen vermitteln, die selbst die Verbindung nicht herstellen wollen oder können. Und wer sich für dieses Mittleramt anbietet, den will ich segnen auf Erden wie im Jenseits. Denn sein Wille trägt zur Erlösung unzähliger irrender Seelen bei und hilft göttliches Aufbauen und bisher materielles Denken dem Göttlichen zuzuwenden. Und dies gebietet ihm der Geist aus Gott, dass er ringet um solche irrende Seelen, dass er jede Gelegenheit nützet, um das Empfangene zu vermitteln, sofern sie annahmewillig sind. Und der Weg, den er zu gehen hat, wird ihm leicht werden, denn die göttliche Liebe begleitet ihn auf allen seinen Wegen. Amen.